Es hat oft den Anschein, als sei auch der Vorwurf der kulturellen Aneignung von Stammesdenken und von dem Prinzip Reinheit geleitet, der Idee, heilige Kulturgüter dürften nicht von Außenstehenden berührt oder verwendet und damit beschmutzt werden, selbst wenn es sich um bloße Kopien oder Imitationen jahrhundertealter Stile handelt. Wer sagt, heutige Weiße dürften keine Kleidungsstücke aus China tragen, weil einige ihrer Ur-Urgroßeltern Kolonialherren waren, der schützt nicht die damals diskriminierte Gruppe, sondern vertritt eine radikale Stammesmentalität, die eine heutige Außengruppe aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft als unwürdig ansieht. Der ursprünglich gut gemeinte Impuls des Minderheitenschutzes für eine Gruppe verwandelt sich so zu einer radikalen Einschränkung von Freiheit für eine andere Gruppe. Kurz gefasst, Identitätspolitik umfasst Initiativen von Minderheiten, sich gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zu behaupten, um nicht nur gleichgestellt, sondern im Anderssein anerkannt zu werden. Radikal Linke setzen sich für die Identitätspolitik von Minderheiten aus dem Prinzip Fürsorge heraus ein. Liberale Kritiker sehen dabei die Freiheit, konservative Kritiker die Tradition und alte Hierarchien in Gefahr. Identitätspolitik betrachtet nicht primär Individuen, sondern ganze Kulturen als autonom und schützenswert. Versuche zeigen, dass sich die Neigung zu Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit eher verstärkt als vermindert, wenn wir Verschiedenheit betonen. Extremformen von Minderheitenschutz haben außerdem einen autoritären Einschlag, etwa wenn weltweiter Kulturaustausch zur unrechtmäßigen Aneignung erklärt wird.